ich eins getrunken hab, viel besser kann mir gehen. Rauch, Rauch, Rauch hab ich doch getrunken, es habe mir gesehen, es habe mir gesehen. Raus, raus, raus hab ich doch getrunken.